Tag bin ich wieder weg. Der Menschen interessiert mich einen feuchten Dreck. Ich bin der mit der Maske im schwarzen Anzug. Das Böse ist mein Feind und davon haben wir genug. Ich bin Batman, der dunkle Ritter. Meine Rache ist nicht süß, sondern bitter. Ich bin Batman, der charmant ist und sympath. Ich liebe die Gerechtigkeit, für sie schreite ich zur Tat. Du kannst mich nicht sehen, ich hab ne Tarnidentität. Wenn ich dich als erster finde, dann ist's für dich zu spät. Wenn du mich siehst, nimm die Beine in die Hand. Denn ich bin Batman, der letzte Vigilant. Dazu braucht es kein Kryptonit. Doch ich habe keine Angst, vergleich mich mit Dynamit. Mein Körper pure Disziplin, menschlicher Stahl. Ich hole alles aus mir raus, nenn mich abnormal. Die Bösen waren die Guten, die gescheitert sind. So geht es auch dem Joker für die eigene Geschichte blind. Arkham City, mitten in der Nacht. Da kann man hören, wie er schreit. Batman, der Dunkle.